Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 46, Vers 10. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt, schon lange, bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Gott segne dieses Wort. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In diesem Bibelvers hier aus dem Buch Jesaja, im Alten Testament, lernen wir mehr über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus Gottes Sicht. Denn es ist hier unser Herrgott, der hier spricht und dem Propheten Jesaja ins Herz spricht. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass Gott durch Jesaja, den Propheten Jesaja, versucht, die Herzen der Menschen zu erreichen. Denn viele haben sich abgewandt von Gott und haben sich eben ja, falsche Götter zu eigen gemacht und haben eben ihren Herrgott verneint, sozusagen. Ja? Und unser Herrgott macht eben klar, dass eben er, nur er, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht nur weiß, sondern dass er souverän ist über alles, was passiert, über alle Ereignisse. Also die Einladung ist, zu Gott zu kommen, als reuige Sünder, mit offenen Herzen zu Gott zu kommen und sich abzuwenden von falschen Göttern und Idolen und auch von allen Formen von Zukunftsvoraussagen und so weiter. Und wichtig ist eben auch zu verstehen, dass Gott souverän ist, wenn er sagt, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. So haben wir eben Gottes Souveränität hier ausgedrückt. Und das ist eben auch das, wer unser Jesus Christus ist. Als Gott im Fleische, gekreuzigt, gestorben für unsere Sünden am Kreuz und wieder auferstanden am dritten Tag. Und geht nochmal hierzu rein, um zu verstehen, wer unser Jesus Christus eigentlich ist, also das Gott im Fleische, geht in den Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8. Kapitel 13, Vers 8, und da steht hier, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Gott segne dieses Wort. Jesus Christus verändert sich nicht. Zeiten und Dinge und Menschen, das sind Dinge, die sich ändern, aber Jesus Christus selber ändert sich nicht. Das ist unser Anker und wir tun gut daran, uns daran zu halten und Jesus Christus zu folgen und uns ihm unterzuordnen als reuige Sünder und er alle Dinge, die uns betreffen, ihm überlassen. Ja? Also solche Verse hier, wo wir nun Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verstehen, dass das alles souverän in Gottes Hand ist, ermahnt und ermutigt uns, uns von allem fernzuhalten, wo irgendwelche Leute versuchen, Zukunftsvoraussagen zu treffen. Die Bibel warnt uns davor, das nicht zu tun. Also, lass davon ab, die Bibel warnt uns. Und auch das Buch der Offenbarung ist nicht, spricht zwar vom jüngsten Tag, ja, und so als Beispiel, ja, aber wann und wie das sich alles entfaltet, das weiß nur unser Herrgott. Und das ist unser Jesus Christus. Ja, also darauf kommt es an. Und also, wir ordnen uns unserem Jesus Christus unter. Und ja, schaut mal, wie das hier im Jesaja-Buch ausgedrückt ist, wie eben Gott versucht, die Menschen durch den Propheten Jesaja zu erreichen. Hier im Kapitel 46 vor allem geht es da um falsche Götter, ja, die gar keine Götter sind. Ja. Das ist ganz wichtig. Und Leute, die sich von von Gott abgewandt haben. Und die Einladung ist, dass Gott eben sie, die Menschen einlädt, eben zu verstehen, dass er unser allmächtiger Gott ist und wieder zu ihm zurückzukehren, zu unserem liebenden himmlischen Vater. Und darauf kommt es an. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Einzige bist, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sieht, alles in deiner Hand und alle Ewigkeit, alles in deiner Hand hast, in deiner souveränen Hand. Und wir beten, dass wir, dass du uns hilfst, uns dir unterzuordnen und dass wir eben ja im Hier und Jetzt leben. Und wenn wir Dinge zum Beispiel aus der Vergangenheit uns vielleicht noch belasten oder wir Sorgen, Kummer, Probleme haben aus der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, hilf uns bitte, lieber Herr Jesus, wir können das in eigener Kraft nicht tun. Heile uns von all diesen Dingen, lieber Herr Jesus, und helf uns keine Sorgen, unnötige Gedanken über die Zukunft zu machen. Wir brauchen deine Hilfe und wir können das in eigener Kraft nicht tun. Helf uns, Herr Jesus, wir danken dir dafür und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.